verse 24 of Hebrews 11. Aber wir sind im Vers 24 von Hebräer 11. And we start a very wonderful part of the story, of God's story. Und wir haben eine ganz wunderbare Seite der Geschichte Gottes aufgeschlagen. Verse 24. By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, okay, denn er schaute auf die Belohnung. Turn to Acts chapter 7, but keep your finger here, we'll be right back. Bitte haltet diese Stelle noch in Erinnerung und wir gehen zur Apostelgeschichte 7. We were in Acts 7 last week. Letzte Woche waren wir schon in Apostelgeschichte 7. Stephen is telling the story of Israel. Stephanus erzählt die Geschichte von Israel. And he gives insightful points here. Und er lässt da wichtige Einblicke zu. Starting with verse 21. Fangen wir beim Vers 21 an. And after he, Moses, had been set outside, Pharaoh's daughter took him and nurtured him as her own. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Moses was educated in all the learning of the Egyptians. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. He was a man of power in words and deeds. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. One scholar said that he was the prime minister of Egypt. Bei einem Schriftgelehrten lesen wir, dass er sozusagen Ministerpräsident in Ägypten war. Had a very high position under Pharaoh. Eine sehr hohe Position unter dem Pharao. Verse 23, when he was approaching the age of 40. Vers 23. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte. Another scholar said as you approach the age of 40, you have your greatest opportunities to enter into the court of Pharaoh. Bei einem anderen Schriftgelehrten lesen wir, dass mit dem Alter von 40 Jahren sich die größten Türen auftaten in Bezug auf einen Eingang in die Regierung des Pharaos. Yeah. So let's read it again. Lesen wir es nochmal. Verse 23. But when he was approaching the age of 40, it entered into his mind to visit his brethren, the sons of Israel. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Now remember, he was raised by his mother. Erinnert euch, er wurde von seiner Mutter aufgezogen. But he was Pharaoh's daughter. Pharaoh's daughter's son. Aber er war der Sohn der Tochter des Pharaos. Okay, here we are. Now, verse 24. And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. And he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. But they did not understand. Sie aber verstanden es nicht. It's a picture of Jesus coming and being rejected by his brethren and then leaving and coming again. Das ist ein Bild für Jesus Christus. Er kommt, wird von seinen Brüdern abgelehnt, er geht wieder weg und kommt dann nochmals. How Satan wanted to kill the Christ child the same way he wanted to kill Moses. So wie Satan das kleine Jesuskind töten wollte, so wollte er auch Moses, also so wollte er auch den Mose töten. Moses was very educated. Mose war sehr gebildet. Very powerful man in Egypt. Ein sehr mächtiger Mann in Ägypten. And as he approached the age of 40, und als er dann 40 wurde, on his heart, da sinnte er in seinem were Herzen, most probably the instructions of his mother, da in seinem Herzen hat er diese Ausbildung seiner Mutter, about the promises of God. In Bezug auf die Verheißungen Gottes. Because by faith, weil durch den Glauben. Back, going back to Hebrews 11, by faith. Wenn ihr an Hebräer 11 denkt, im Glauben. And the Greek says, when he became great. Im Griechischen heißt es, als er groß wurde. Almost every translation says, when he grew up. In beinahe jeder Übersetzung heißt es, als er erwachsen wurde. But the literal Greek is megas. Aber im buchstäblichen Griechischen Wortlaut heißt es megas genomen. Mega, great. So mega übermächtig. If you want to be great, be the servant. Wenn du groß sein möchtest, dann sei Diener. The same word. So when Moses became great, also Mose groß wurde, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Da lehnte es ab, Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden. Raised by his mother, aufgezogen von seiner Mutter, who was investing the word, the promises of God into Moses' heart. Sie pflanzte das Wort Gottes in sein Herz, die Verheißungen Gottes. They hid him by faith because they sensed the call of God on this child's life. Und sie verbargen ihn im Glauben, weil sie spürten diesen Ruf Gottes auf ihren Herzen. And the time came, und die Zeit kam dann, and Moses began to follow his call. Und Mose folgte diesem Ruf. He sensed it. He knew he was called. Er wusste, dass er berufen war. He didn't understand the details of his call. Er verstand die Details nicht in Bezug auf seinen Beruf. He thought that he could kill this Egyptian. Er dachte sich, er könnte diesen Ägypter töten. The time came when he sensed, now I feel the unction of God. Ja, die Zeit kam, er fühlte es. Jetzt ist es soweit. So he went down to be among the Jews. Also ging er zu den Juden. And he saw firsthand. Und er sah da, vor Augen hatte er das. I mean, he'd probably seen it many times, but now he was right down there as a very important man. Vielleicht hat er das schon öfters gesehen, aber jetzt war er dort und hatte das als mächtiger Mann and vor Augen. He witnesses this Jewish man being beaten. Und er sieht zu, wie da ein jüdischer Mann geschlagen wird. Really unjustly. Und zwar völlig ungerechterweise. And it got him so angry. Er wird so zornig darüber. That his people were being so mistreated. Dass seine Leute da so schlecht behandelt werden. So he got this idea. Also hat er diese Idee. The guy's probably got his back to him. He's beating this guy with vielleicht, a whip. Vielleicht schlägt gerade dieser Aufseher den Juden mit einer Peitsche und steht ihm den Rücken zu. It says in Exodus he looked one way. Und es heißt dann in dem zweiten Buch Mose, er hat sich umgeblickt auf die eine Seite, he looked the other way, auf die andere Seite, and then, bam! Und dann hat ihn erschlagen. Killed him, er hat ihn getötet, dragged him away, hat ihn weggezerrt. It's Moses now. Mose war das. Digs a hole in the sand, hat dann ein Loch im Sand gegraben, pushes the guy in and buries him. Schmeißt diesen Kerl da rein und begräbt ihn dort. Who's next? Wer ist der Nächste? The plan of God has started. Der Plan Gottes hat begonnen. And then he went the next day and saw two more people fighting. Und dann am nächsten Tag, am darauffolgenden Tag, sieht er wieder zwei Leute, wie sie sich raufen. These were now Jews. They were fighting together. Es waren nun zwei Juden, die kämpften miteinander. And he wanted to settle the issue. Und er wollte die Sache bereinigen. But the issue was found out. Aber es wurde die Sache folgendermaßen. And suddenly he was afraid and he ran. Und das wurde herausgefunden und plötzlich hatte er dann Angst und er lief davon. And that's next week. Und davon wollen wir nächste Woche sprechen. Let's go back here, verse 24. Aber zurück hier zum Vers 24. Hebrews 11, by faith, Moses who had become great, Vers 24, Hebräer 11, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war. Refused. Er weigerte sich. Do you know who you are? Weißt du, wer du bist? Stop thinking about these Jews. Hör auf, über diese Juden nachzudenken. You are the son of Pharaoh's daughter. Du bist der Sohn von der Tochter des Pharao. An unbelievable opportunity. Eine unglaubliche Gelegenheit. Unprecedented in the time. Noch niemals da gewesen. You've been adopted by Pharaoh's daughter. Du wurdest von der Tochter des Pharao adoptiert. And scholars say she had no other children. Und bei den Schriftgelesen lesen wir, dass bei den Schriftgelehrten lesen wir, dass sie keine anderen Kinder hatte. This was her son now. Das war ihr Sohn jetzt. It meant everything to her. Er bedeutet ihr einfach alles. But he's got some funny ideas, this guy. Aber er hat irgendwie ganz komische Ideen. It's not working out the way she thought. Das läuft nicht so, wie sie sich das dachte. Something's wrong with my boy. Irgendwas ist da falsch mit meinem Jungen. Moses, why don't you just be normal? What's wrong with Mose, you? Was ist los? Warum bist du einfach nicht nur normal? Was ist los? I'm not happy. Na, ich bin nicht glücklich. See, this stuff doesn't mean anything to me. Siehst du, das Ganze bedeutet mir hier nichts. It's my people. mein Volk, I'm und das Hebrew, gibt es. Ich bin Hebräer. And those are my people. Und das sind meine Leute. And God has made some promises to them. Und Gott hat ihnen Verheißungen gegeben. And it's just about that time. Und genau um diese Zeit geht es. And I sense in my heart, und ich spüre das in meinem whether Herzen. He communicated or not, ob das nun kommuniziert wird oder nicht. He sensed that God was going to use him. Er hat das gespürt, dass Gott ihn verwenden möchte. And he didn't want to be called her son. Und er wollte nicht ihr Sohn genannt werden. Okay, I'm your adopted son, but I'm not your son. Okay, ich bin dein adoptierter Sohn, aber nicht dein Sohn. I'm a Hebrew. Ich bin Hebräer. Moses, think about it. Do you know what this means? Mose, denk doch drüber nach. Weißt du, was das bedeutet? According to worldly standards. Gemäß den weltlichen Standards. Your decision is so foolish. Deine Entscheidung ist so dumm. You are an idiot. Du bist ein Idiot. You have no brains in your head. Du hast überhaupt kein Hirn. Do you realize the consequences of this decision? Sind dir die Folgen dieser Entscheidung klar? You are Pharaoh's daughter's son. Du bist der Sohn von der Tochter des Pharao. But you know what's interesting? Aber wisst ihr, was interessant Nobody ist? Today even knows the name of that Pharaoh. Niemand heutzutage kann sich an diesen Namen des Pharaos erinnern. And that Pharaoh's whole identity, und die Identität dieses Pharaos, is connected with Moses. Hängt nur mit der von Mose zusammen. Outside of Moses, that Pharaoh doesn't exist in history. Neben dem Mose gibt's über diesen Pharao in der Geschichte nichts zu lesen. Amazing, huh? So who made the right decision here? Also wer hat hier die richtige Entscheidung getroffen? Moses did. Moses war es. Choosing rather to endure ill treatment with the people of God. Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, than to enjoy the passing pleasures of sin. Als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. And here it is. Considering the reproach of Christ. Und nun kommt der wichtige Vers. Indem er die Schmach des Christus greater riches than the treasures of Egypt, für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. For he was looking to the reward. Denn er schaute auf die Belohnung. Moses was looking at the promises of God. Mose blickte auf die Verheißungen Gottes. This reproach, if you flip over to Hebrews 13:13, schaut mal zu Hebräer 13:13. For each one of us, für jeden einzelnen von uns ist das hier. Look at verse 12 first. Therefore Jesus also, that he might sanctify the people through his blood, suffered outside the gate. Zunächst der Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hence let us go out to him outside the camp bearing his reproach. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. He was a curse. Das war ein Fluch in the eyes of men. In den Augen der Menschen. Take him outside the city. Da hinausbringt ihn außerhalb der Stadt. Crucify him out there. Kreuzigt ihn dort draußen. Like a criminal. Wie einen Kriminellen. And we leave the city and we go out to him. Und wir verlassen die Stadt und wir gehen hinaus zu ihm. And we identify with his reproach. Wir identifizieren uns mit seinem Vorwurf. He was defamed. Verleumdet, danke. Yeah. Very good. He was defamed. Er wurde verleumdet. He was nailed to a cross. Er wurde ans Kreuz genagelt. Naked. Nackt. He was called the devil. Er wurde als Satan bezeichnet. He does these things through Beelzebub. Er macht diese Dinge durch den Beelzebub. They called him crazy. Sie haben ihn verrückt genannt. They called him a drunk. Sie haben ihn als Trunkenbold bezeichnet. They made up every kind of story you can imagine about him. Alle möglichen Geschichten haben sie über ihn erfunden. For one reason. Aus einem Grund. And we'll find that in John 8. Und das finden wir in Johannes 8. The reproach of Christ. Dieser Vorwurf, der Christus gemacht wurde. The question tonight, do we bear his reproach? Die Frage heute Abend stellt sich, tragen wir diese Vorwürfe mit ihm? John chapter 8. Johannes 8. Starting with verse 42. Wir fangen beim Vers 42 an. Let's start with 41. Fangen wir bei 41 an. You are doing the deeds of your father. Ihr tut die Werke eures Vaters. They said to him, the Pharisees, that is, we are not born of fornication. We have one Father, even God. Sie sprachen nun zu ihm, die Pharisäer. Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. If Jesus answered, if God were your father, you would love me. Jesus sprach zu ihnen, Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. For I proceeded and have come from God. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. For I have not even come on my own initiative, but he sent me. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Why do you not understand what I am saying? Warum versteht ihr meine Sprache nicht? It is because you cannot hear my word. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. And if you look at verse 37, wenn ihr euch den Vers 37 anseht, Jesus says, I know that you are Abraham's offspring. Da sagt Jesus, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Yet you seek to kill me. Aber ihr sucht mich zu töten. Because my word has no place in you. Weil mein Wort nicht Raum in euch findet. And this is the reproach of Christ. Und das ist der Vorwurf von Christus. It is identifying with him. Es geht darum, sich mit ihm zu identifizieren. And to identify with Christ means to identify with his word. Sich mit ihm, mit Christus zu identifizieren, bedeutet, sich mit seinem Wort zu identifizieren. Do the Jehovah's Witnesses bear the reproach of Christ? Tragen die Zeugen Jehovas diesen Vorwurf von Christus? No. Nein. Because they don't bear his word. Weil sie sein Wort nicht tragen. Do the Mormons bear the reproach of Christ? Machen es die Mormonen? Do the Mormons bear the reproach of Christ? Also tragen die Mormonen diesen Vorwurf an Christus? No. Oder? Nein. Because they don't teach his word. Weil sie sein Wort nicht lehren. They teach another form of his word. Sie lehren eine andere Form seines Wortes. We are talking about the reproach of Christ. Wir sprechen von diesem Vorwurf an Christus. We're not talking about being a religious group who's not liked. Also wir sprechen nicht von einer religiösen Gruppe, die da nicht gewollt wird. Oder any religious group can be disliked. Jede religiöse Gruppe kann nicht gewollt sein. We are talking about the reproach of Jesus Christ. Wir sprechen von dem Vorwurf an Jesus Christus. And that is the reproach of bearing his word. Und das ist der Vorwurf an sein Wort. Why do you want to kill me? Warum wollt ihr mich töten? Because your word has no place, my word has no place in you. Weil also mein Wort hat keinen Raum in euch. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, ich bete dafür. Our concentration. Unsere Konzentration. Everything about this is so important right now. Alles da ist so wichtig jetzt. Just anoint it and bless it, I pray. Salbe und segne, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's think of a few examples for a moment. Denken wir über ein paar Beispiele nach. As we turn back to the beginning of Hebrews 11. Wenn wir nochmals zum Hebräer 11 am Anfang gehen. Verse 3. Vers 3. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. So that what is seen was not made of the things that are visible. So dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. If that's true, wenn das stimmt, evolution is out the window. Dann können wir die Evolution schmeißen. Whose reproach will you bear? Welche Schmach tragen wir oder tragst du? Whose reproach will you bear? Wessen Schmach trägst du? Are there, we need words here or something? Okay. Okay. Let's read it again. Lesen wir es nochmals. By faith we understand the worlds were prepared by the word of God. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. In the beginning was the word. Am Anfang war das Wort. And the word was God. Und das Wort war Gott. Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. 1. Mose 1:1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. When Jesus was asked a question about divorce, what did he say? Was hat Jesus geantwortet, als ihm die Frage über die Ehescheidung gestellt wurde? He said, well, what was it like in the beginning when God created Adam and Eve? Nun, er hat gesagt, wie war es denn am Anfang, als Gott Adam und Eva schuf? Well, well, well, well. We have a problem here. Nun, da haben wir ein Problem. Jesus believed in biblical creation. Jesus glaubte an die biblische Schöpfung. So did David. So auch David. And Peter and Moses. Und Petrus und Mose. Now I have to make a choice. Nun muss ich eine Entscheidung treffen. In light of all the claims of science. Im Lichte all der Behauptungen der Wissenschaften. It's on TV all the time. Jeden Moment sehen wir das auch im Fernsehen. 23.9 billion years ago. Vor 23,9 Milliarden Jahren. 153,000.5 years ago. 153,000 Jahre war es her. And you're thinking, how do you know that? Und ich denke mir, wie wissen die das? God said, Gott sagte, He created the heavens and the earth. Dass er die Himmel und die Erde geschaffen hat. To believe in creation, even among Christians today. An die Schöpfung zu glauben, selbst unter Christen. You have to bear a reproach. Dafür musst du Schmach tragen. You have to be looked down on. Da wird auf dich hinabgeblickt. And you know what? We bear that reproach because we don't care. Und wisst ihr was? Wir tragen diese Schmach, weil uns ist es gleich. When Jesus hung on that cross, als Jesus auf diesem Kreuz when he hung there naked, als er dort hing, nackt, and when he was urinating, und als er urinieren musste, right off the cross, einfach vom Kreuz hinunter, all the fluids came out, die ganzen Flüssigkeiten, shaking in shock, und er zitterte vor Schock. A total incredible humiliation. Eine totale, unglaubliche Demütigung. People standing there laughing, come down. Und die Leute, sie standen vor ihm und sie lachten ihn aus und sagten, komm doch herunter. Sie spuckten auf ihn. Can you hit him? Spitting at him, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn ausgelacht. Cursing him. Sie haben ihn verflucht. Look at him, he said he was the Christ. Schau ihn dir an, er hat gesagt, er ist der Christus. What a fool. Was für ein Narr. If you're the Christ, come down. Wenn du Christus bist, dann komm doch herunter. And he hung there. Und er hing dort. In absolute security. Und er hing dort. In authority. Also in absoluter Autorität. And power. Und Macht. And he despised the shame. Und er verachtete diese Scham. You know why? Wisst ihr warum? Because he knew the future. Weil er kannte die Zukunft. And the shame did not bother him. Und diese Schande, sie machte ihm nichts aus. It meant nothing to him. Bedeutete nichts für ihn. Because he hung there. Weil er hing dort. Nailed to that cross. Auf dieses Kreuz genagelt. For you and me. Für dich und für and mich. It didn't bother him to und es hat ihm nichts ausgemacht. He hung there in authority. Er hing dort in seiner Autorität. Wasn't the nails that held him there? Waren es nicht die Nägel, die ihn dort hielten? It was his authority that held him there. Seine Autorität hielt ihn dort. And in the same way, und auf dieselbe Weise, we bear his reproach. Tragen wir seine Schmach. There are things that people look down on that we believe. Da gibt es Dinge, da schauen die Leute einfach mit einem abschätzigen Blick auf uns. And it comes right, we find it right in Hebrews, so beautifully laid out. Und wir finden das auch hier ganz wunderbar im Hebräerbrief. A world view. Zum Beispiel die Weltsicht. Did it evolve? Was hat sich das entwickelt? Was it created? Oder wurde das geschaffen? Well, I believe God's word. Nun, ich glaube an das Wort Gottes. You believe? Du glaubst? You're not going to tell me you believe that God just spoke the word in the world into existence? Du wirst mir doch nicht sagen, du glaubst daran, dass Gott die Welt in seine Existenz with gesprochen all the scientific hat? Facts? Mit all diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten? Well, the science used to believe the world was flat. Nun, die Wissenschaft hat doch geglaubt, dass die Welt flach ist. And they were wrong. Und dann irrten sie sich. They used to believe the world was the center of the universe and they were wrong. Sie glaubten auch, dass die Welt das Zentrum des Universums ist und sie irrten sich. For the longest time didn't even wash their hands when they worked on medical patients. Die längste Zeit da wuschen sich die Leute nicht mal die Hände, als sie im Spital arbeiteten mit Patienten. And with everything out there, und mit all dem was da draußen noch so gibt, I believe that God's right. Glaube ich, dass Gott recht hat. And I don't mind bearing his reproach. Und mir macht es nichts aus, seine Schmach zu because tragen. Because I can't wait till we stand before God. Weil ich kann es kaum erwarten, wenn wir mal dann vor Gott and stehen werden. And the Lord says, let's turn to Genesis 1. Und der Herr sagt, dann blättern wir mal zu 1. Mose 1. And I'm going to show you just how I did it. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie das geschah. Number 2, we find Abel. Punkt 2, wir finden hier Abel. Biblical worship. Biblische Anbetung. True worship. Wahrhaftige Anbetung. We find a true world view. Wir finden eine wahrhaftige Weltsicht. In creation. in der Schöpfung. And we bear that reproach. Und diese Schmach tragen wir. Scientists tell me I'm stupid. I don't care. Was die Wissenschaftler sagen mir, dass ich dumm bin, das ist mir gleich. Then Jesus was stupid. Dann war auch Jesus and dumm. I'll bear his reproach. Und ich trage seine Schmach. I'll stick with Jesus, Paul, Peter, Moses, David and all. Ich bleib nahe an Jesus, an Petrus, an David und Mose. I'd rather be stupid hanging around with them than smart hanging around with you. Ich bin lieber dumm und bin mit ihnen zusammen, als dass ich klug bin und bei dir bin. After all, he's the one who died for my sins. Schließlich ist ja er für meine Sünden gestorben. And we may just find out that you were wrong and they were right. Und vielleicht finden wir dann noch heraus, dass eigentlich sie recht haben und die da falsch liegen. After all, the Bible says that God will send strong delusion. Schließlich heißt es ja in der Bibel, Gott wird eine große Verwirrung stiften. 2 Thessalonians 2. 2. Thessalonicher 2. It's a principle with God. He likes das ist ein Prinzip bei Gott. To allow things to look this way. Er lässt das zu, dass die Leute auf Dinge auf eine gewisse Weise blicken. To see where the unbeliever's heart is. Einfach um zu sehen, wo die Ungläubigen sind in ihrem Herzen. And we'll continue this next week. Und wir werden nächste Woche damit fortfahren. We're going to end right here. Hier wollen wir aufhören. About 20% into this message. Circa 20% dieser Botschaft. With Abel. Mit Abel. True worship. Wahrhaftige Anbetung. A better sacrifice. Ein besseres Opfer. The blood of Christ. Das Blut von Christus. Cleanses us. Reinigt uns. How many people do not believe? Wie viele Leute that it is finished? Glauben nicht, dass es vollbracht that ist. That when Jesus shed his blood, als Jesus sein Blut vergoss, it was a full atonement. Dann war das eine völlige Versöhnung. My good works don't add to it. Meine guten Werke haben da nichts mehr hinzuzufügen. But human nature wants to do something good for God. Aber in unserer menschlichen Gesinnung, da wollen wir etwas Gutes für Gott tun. But the Apostle Paul said, aber der Apostel Paulus sagt, you get circumcised. Ihr lasst euch beschneiden. You get circumcised. Lasst euch beschneiden. And the grace of God is none effect to you. Und die Gnade Gottes hat überhaupt keine Wirkung mehr bei euch. You trust in circumcision? Ihr vertraut auf die Beschneidung? You've fallen from grace. Ihr seid von der Gnade abgefallen. Wow! How radical! Wie radikal! And Paul said, if I change that message. Und Paulus hat gesagt, wenn ich diese Botschaft verändere. Just right there. Und zwar genau da. All an diesem I Punkt, have to say is yes. Alles was in allem. Commending ourselves as servants. All Christians everywhere must be circumcised to be saved. Alle Christen auf der ganzen Welt müssen beschnitten werden, um errettet zu werden. He said my persecution would stop. Er hat gesagt, meine Verfolgung würde sofort aufhören. The Jews would have loved him. Die Juden hätten ihn geliebt. So we wanted to hear. All das wollten sie hören. But he never said it. Aber das hat er nie gesagt. And he bore the reproach. Und er hat diese Schmach getragen. Of a grace message. Einer Gnadenbotschaft. The blood of Christ. Das Blut von Christus. Without the shedding of blood. Ohne das Blutvergießen. There's no forgiveness. Gibt es keine Vergebung. But wait a minute. I'm a good person. Moment mal. Ich bin doch ein guter Mensch. What about all those people in the world throughout history? Was ist mit all den Menschen in der gesamten Welt in der Geschichte? All those good people. Alle diese guten Leute. Without the shedding of blood. Ohne Blutvergießen. There's no forgiveness. Gibt es keine Vergebung? Well, I don't agree with you. Aber ich bin da nicht in einer Meinung mit dir. That's okay. Das ist okay. But I'll stand next to Jesus. Aber ich bleibe bei Jesus. And agree with him. Und ich stimme mit ihm überein. He was the Lamb of God. Weil er war das Lamm Gottes. Who took away the sins of the world. Er hat die Sünden der Welt hinweggenommen. The Bible says we were justified by his blood. In der Bibel heißt es, wir sind durch sein Blut gerecht gesprochen Revelations worden. 1:5. Offenbarung 1:5. And 5:9. Und 5:9. We were cleansed through his blood. Wir wurden durch sein Blut gereinigt. Plus nothing. Und nichts, und Gott Danke sagen, dass unsere Sinne erneuert wurden. And we proved his will. Und dass wir seinen Willen überprüft haben. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. On this Wednesday. An diesem Mittwochabend. Before Easter. Vor Ostern. The night that you were put in the grave. Der Abend, an dem du ins Grab gelegt wurdest. Lord, we pray and thank you for this example. Herr, wir beten und wir sagen Danke für dieses Beispiel. And more than example for this very life in us. Und mehr als ein Beispiel für dieses Leben in uns. Through Jesus. Durch Jesus. Amen.